Remember, remember, nass kalte November. Damals, in den 70ern, als Sommer noch Sommer und Winter noch Winter waren, von Oktober bis Ostern. 50 Jahre später haben wir hier Temperaturen um 12 Grad Celsius und Winterreifen erscheinen obsolet. Damals war die Luft auch noch besser. Da hatte fast jeder noch eine günstige Ölheizung. Heute duftet es allenthalben nach Rauch und bei günstiger Wetterlage wird das erneuerbar holzige Feinstaubatmen schier zum Genuss. Ich hab schon mal überlegt, ein Stück Gänsebrust an die Wäscheleine zu hängen. Die sollte dann bis Weihnachten gut sein. Geräucherte Gänsebruststreifen in ein Pfefferzuckergemisch dippen, so lecker. Noch ein, zwei Jahre, dann haben alle diese Wärmepumpen und öffentliches Räuchern wird mutmaßlich verboten. Dann ist's vorbei mit der selbstgeräucherten Weihnachtsleckerei. Dafür kann man dann ganzjährig die Wäsche raushängen, weil kein feiner Ruß mehr aus den Schloten kommt. Die trocknet auch viel schneller wegen des Wärmepumpengebläses, wenn man die günstig platziert. Dabei schluckt die Wäsche Teile des Schalls und reduziert so den Lärm der Wärmepumpe. Dass man da nicht schon viel früher drauf gekommen ist. Moin! Ihr hört Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 161. Mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Vorletztes Wochenende waren wir geocachen. Eine kleine Tradirunde sollte es sein, nichts Besonderes, denn das Zeitfenster bis zum Bergischen Dauerregen war klein. Diesmal hatte ich das Aufnahmegerödel nicht vergessen, dafür das Mikro ungünstig platziert, was zusätzlich zur Atmo für gewisse Nebengeräusche sorgte. Doch hört selbst. Es ist Sonntag, der 29.10.2023. Wir befinden uns in der Nähe von Flarberg. Es ist bei Engelskirchen. Und gehen cachen. Die Marder-Runde und die Dose Nummer 1 ist 65 Meter von unserem Parkplatz entfernt. Dann wollen wir mal gucken. Ich hoffe, das klappt mit dem Jäckchen und dem Lavalier-Mikro und schabbelt nicht. Ich habe die Jacke nämlich offen, denn mir ist warm. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon jemals gewesen bin. Aber naja, wer weiß das schon. Hier? Nicht hier? 65 Meter? 5 Meter. 4,4, 3,3. Meinst du da? 0,38 Meter. Guck ich doch mal hier. Ich weiß noch nicht, ob es einen Hint gibt. Keine Ahnung. Jetzt gucke ich mal hier. Aber theoretisch. Schwarze Nacktschnecke. Sieht komisch aus. Moin. Aber keine Tigerschnecke. Naja. Wer weiß, das ist schon ziemlich nass hier überhaupt. Na denn. Ich hab gerade gesagt, ne? Das wird es ja wohl bitte nicht sein. Nee, das glaube ich auch nicht. Gut, danke. Aber ich hebe das jetzt hier mal so an und dann gehe ich hier mal seitlich dran vorbei. Und dann lure ich mal dahinter. Und dann gucke ich mal, weil theoretisch angeblicher 23 cm. Guck mal, was da hinten hängt. Ist das ein... Das ist die Tüte. Das ist die, die du die lieber besser nicht nehmen, wa? Sehr eklig. Das könnte ein Hundekotbeutel sein, der da hängt. Sehr widerlich. Übrigens, wo wir gerade hier so nett zusammen sind, die Katzenkotze, die Holde hat es gefunden, die Katzenkotze, die hat jetzt einen weißen Pelz. Also die bei mir auf der Grillabdeckung. Das kommt davon, wenn man das nicht zeitnah wegmacht. So, kurz gelockt. Müssen die Leute denken, wenn ich meiner Frau da an der Brust rumfummel, weil ich den Pulli in die Brusttasche stecke. Na, das sieht ja aus. Zurückstecken, wasserfestes Logbuch. Guck mal, das kann man einfach hier so abziehen. Das ist... Witzigkeit kennt keine Grenzen. Ja, dann haben wir jetzt einen Cache gefunden. Jetzt wissen wir auch, wem das Auto auf dem Park, an der Parkmöglichkeit gehört. Gefunden. Textpunkt. Logtext. Soll ich jetzt schreiben Logfold später? Nee, ne? Ich mach da jetzt einen Punkt hin. Fertig. Sende Log. Das wird den Owner jetzt furchtbar frustrieren, wenn ich da jetzt einfach nur in meinem Handy so einen Punkt setze. Und das ist es dann auch. Aber ich bin zu faul, Log folgt später zu schreiben. Und hier soll es auch noch andere Caches geben. Das Problem an der Sache ist, ich sehe die Karte gar nicht, wo jetzt alle hier drauf sein sollten. Doch da ist ein nächster. Nehmen wir den. So. Mada Runde 2. Dann gehen wir da mal hin. 194 Meter. Na, das wird ja was geben. Ja. Die Holde ist begeistert, ich bin begeistert. Der komplette Weg steht quasi unter Wasser. Ist hier voll der Schlamm. Das ist egal, wo man hier geht. Das ist. Bah. Ja, aber dann kommt man ja da kaum noch hin. Wenn ich jetzt darüber trete, dann keine Ahnung. Hört ihr das? Wie man hier in diesem Schlamm rumeiert. Das ist ja widerlich. Wird gleich besser, sagt die Holde. Und das ist wahrscheinlich die Trockenheit vor dem Sturm. Aha, die eine Seite kommt was höher. Aber das ist echt schlimm, ist das hier. Also für herbstliche und nachregendliche Verhältnisse ist das scheiße. Da muss man hier nicht hin. Aber tatsächlich ist die obere befestigte Spur jetzt halbwegs trocken. Und auch in der Mitte der Wiesenstreifen ist nicht so schlammig. Dennoch ist das hier eher was für ein Sommer und sauen wir uns zur Not ein. Die Hose muss eh in die Wäsche, was soll's. Ich habe hohe Schuhe an. Das ist gut. Sind wir bald da? Ja. 80 Meter. Was? So viel hatte ich doch eben. Stimmt mein Handy nicht. Geocaching vom Feinsten. In 3 Tagen ist übrigens Feiertag hier in NRW. Wahrscheinlich sogar in ganz Deutschland. Hurra. Da ist wieder Lichterfest auf dem Kirchhof, denke ich. Frau sucht. Du hast? Knaller, du hast ja heute das richtige Gespür. Ich lese Hinz. Ah, ist der Wahnsinn. Ich muss dir noch mal an die Tasche greifen. Nur für Premium-Mitglieder. Ja, naja. Kann man nichts machen. Also könnte ich schon, aber... 220. Mada Runde 3. In 226 Metern, das ist der Knaller. Ja, ich muss das zu Hause gleich wirklich direkt in vernünftige Logtexte ändern. Also nein, ich muss nichts. Einen Scheiß muss ich. Aber wäre ja nett, denke ich. Ne? Weil einem echt nur so einen Punkt ins Log zu hauen, ist ja dann doch so ein bisschen... Obwohl, die Caches, ja, die liegen dann zwar hier, aber der Weg ist nicht besonders. Die Landschaft eigentlich bis jetzt auch nicht. Und ob hier wirklich alle 200 Meter eine Dose liegen muss, lasse ich mal dahingestellt. Das ist so, es geht hier offensichtlich um Punkte. Und da ist ein Punkt als Log ja eigentlich auch passend. Aber zumindest ein Danke würde sich ja schon gehören. Weil es gibt einen Cache, da habe ich aber schon öfter drüber erzählt. Da gibt es im Log wirklich nur einen Punkt. Der hieß Kurve 70. Und das war die Geschichte bei uns an der Deponiestrecke, wo es... Wenn es denn für jeden toten Motorradfahrer... Was ist das denn hier? War hier mal eine Brücke oder ist das hier nur eine Zuwegung? Geh da mal kurz gucken. Wo war ich? Achso, bei Kurve 70. Wenn es für jeden toten Motorradfahrer dort ein Kreuz gäbe... Das war eine Furt. Ist ja der Knaller. Ich bin hier... Dann hätten wir da einen Lattenzaun und keine Leitplanke, um den Satz zu vervollständigen. Hier ist eine Furt. Das ist cool. Da mache ich jetzt mal ein Foto. Da drüben ist auch auf der anderen Seite eine Schranke, die vielleicht irgendwann mal eine Lampe gewesen ist. Keine Ahnung. Aber hier ist eine Furt. Hätte ich nicht mit gerechnet. Sehr schön eigentlich. Cool. Ja, und plötzlich lohnt sich der Weg. Und ich freue mich dann doch, dass wir hierher gegangen sind. Das Wasser ist hier auch ordentlich tief. Könnte man bestimmt schön angeln gehen. Klasse Sache. Wer hätte es gedacht? Schön hier. Auf den zweiten Blick. Nun denn, weiter geht's. Und weil es bergauf geht, wird es auch trockener. Da schau, soll ja nachher noch regnen. Um 12, sagt der Kachelmann mit dem Rapid-Modell. Also gehe ich davon aus um 11. Jetzt ist es 9:30. Der lustigen Zeitumstellung sei Dank, die ja eigentlich auch niemand braucht und auch kaum jemand will. Aber es ist halt schwer, sich auf eine Zeit zu einigen. Ne? Tja, geht bergauf. Ich schnauf. Es sind hier befestigte, geschotterte Wege. Und je höher wir kommen, umso besser ist es. Die Holde hat die Dose gefunden. Wir sind jetzt halb den Berg rauf, in der Nähe einer Kreuzung, wo die Bank kaputt ist. Und das ist ein riesengroßer Paddling. Ich schätze mal so 40 Durchmesser und 150 lang. Dieser Paddling ist für das Logbuch eigentlich vollkommen überdimensioniert, weil da ein typisches Paddling-Logbüchlein drin ist. Hätte man es gewusst, hätte man da vielleicht noch die eine oder andere Kleinigkeit reinpacken können. Aber so ist es halt nicht. So, jetzt kann ich wieder einen Punkt malen. Ne? Das ist ziemlich lästig, wenn die Dosen wirklich in diesem Abstand liegen, weil dann ist man so dermaßen mit Malen beschäftigt, das ist gar nicht so schön. Punkt gefunden, toll. Hä? Was ist das hier der nächste? Marder Runde 4. Langsam komme ich auch mit diesem CGO und diesem Handycachen klar. Diesmal 300 Meter ist ja schon mal was. Ja, ich raschel hier auch übrigens die ganze Zeit mutmaßlich am Mikrofon vorbei, was ja an der Außentasche hängt. Hier gibt es eine Menge Pilze. Auch liegt hier ein Fliegenpilz. Irgendeiner hat hier die ganzen Fliegenpilze zertreten, was das wieder soll. Eigentlich sehr, sehr schade, weil die haben auch ihre Berechtigung. Nur weil man sie nicht essen kann, muss man sie nicht kaputt machen. Was dieser Unsinn immer soll. Na, vielleicht war es ja ein Hund, keine Ahnung. Aber ziemlich unnötig das Ganze. Man kann die Natur auch nicht mal so lassen, wie sie ist. Das ist sehr, sehr schade. Es geht ordentlich bergauf. Offensichtlich machen wir hier einiges an Höhenmetern. Und ich hatte gestern so ein, wie soll ich sagen, was kochen wir denn mal? Ja, ich, tolle Idee. Lass uns doch mal irgendwie Tex-Mex-Küche machen. Burritos wäre doch nett. Jo, mal eben nach dem Rezept geguckt und... Tatsächlich wurden wir dann auch bei einer gängigen Rezeptschmiede im Internet fündig. Burritos mit Hackfleisch, Bohnen, Mais, Paprika, Zwiebeln und Soße irgendwie. War noch was drin? Nee, ne? Tomatenmark und Tomatenmark. Eigenkreation Feta, aber ja. Laut Rezept auch Gemüsekäse. Feta, genau. So, also Enchiladas können wir ja. Und was ist denn hier los? Das ist hier wohl der Trail schlechthin. Kam hier mal ein Sturzbach runter, sieht ja echt Hammer aus. Oder hier geht immer die Wildschweinrotte runter, trinken. Ja, Enchiladas können wir, also sollte das ja alles kein Problem sein. Und ich muss warten, bis wir oben sind. Ich hechel mich hier tot. Ich möchte nur, wir werden Schritte technisch nicht annehmen, ans Ziel kommen. Macht nichts, dafür haben wir hohe Höhenmeter. Weil geht ja nur bergauf. Ja, das ist der einzige Vorteil. Wir werden irgendwann noch runter müssen. Aber jetzt haben wir einen Ausblick. Da oben ist Richter. Aha. Da hinten ist ja Deponie. Jetzt auf der Höhe von Flaberg, nur auf der anderen Seite vom Tal. Und da hinten, wenn wir oben sind, sind wir theoretisch auf der Höhe von Berghauser. Muss ja da oben hinter der, oder? Nee, das ist weiter da hinten. Aber ist schon hart. Ja, und weiter geht's bergauf. Sind wir eigentlich schon am Cache oder eher dran vorbei? 240. Haben wir? Müssen wir noch? Von 300? Du hast die Kurven im Weg schon gesehen, oder? Nee, ich habe nicht geguckt. Das ist hier ein Abzweig für bessere Aussicht. Ein oberer Weg, okay. Da ist ein kaputtes Vogelhäuschen. Ja, wie sagte ich's? Wo habe ich eben pausiert? Des Berges wegen Enchiladas. Enchiladas können wir, haben wir öfter gemacht und die Wraps, also diese Fladen, haben wir dafür immer so 2-3 in der Mikrowelle aufgewärmt und bislang ließen die sich auch immer prima wickeln. Gestern allerdings hatten wir so Wraps und weil wir eh den Backofen vorheizen wollten, um die Burritos zu überbacken, hat die Holde die in den Backofen getan während der Aufheizphase, um Luft. Und die waren dann auch schön warm. Aber entweder es war die falsche Marke und die waren von sich aus nicht so toll zum Wickeln. Oder die sind da ziemlich ausgetrocknet. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ließen die sich nur sehr schwer wickeln. Also sie ließen sich zwar wickeln, aber die bröckelten daher. Die teilten sich in der Mitte und es war eigentlich sehr ungünstig, um die Füllung wirklich schön einwickeln zu können. Das hat mir dann schon nicht gepasst. Da war ich schon ein bisschen angesäuert. Dann habe ich die Dinger in so eine Glasform gepackt. Ofenfest selbstverständlich. Wir haben es mit Käse überstreut und dann noch mit dem Rest von der Füllung, weil so wahnsinnig viel passt ja nicht in die Dinger rein. Und haben es dann überbacken. Ja, war sehr lecker. Die Burritos aus dieser Schale rauszuschnitzen, war dann schon eine Herausforderung. Und vielleicht waren sie auch bei 20 Grad zu viel oder 5 Minuten zu lang im Backofen. Auf jeden Fall war der Käse obendrauf schon recht knusprig. Hatte ich gesagt, dass da auch dicke Bohnen drin waren? Diese ja, glaube, ja. Roten Maisbohnen, ja. Also sie waren etwas trocken, aber doch sehr lecker und aufgrund des vielen Käses sehr mächtig. Hier läuft uns schon wieder Wasser auf dem Weg entgegen. Spannend. Nun ja, dementsprechend vollgefressen bin ich ins Bett und es kam, wie es kommen musste, unschön. Dann war da diese Zeitumstellung und dann war ich heute irgendwie um 5 rum wach. Das an einem Sonntag, wo ich eigentlich ausschlafen wollte. Alles suboptimal. Jetzt geht's hier bergauf, aber was nützt es? Ich kann jetzt klagen, bringt aber nichts. Wir müssen ja weiter. Was wir das nächste Mal machen werden bei den Burritos, wir brauchen andere Wraps. Vielleicht packe ich sie wieder in die Mikrowelle zum Aufwärmen, damit sie fluffiger, wickliger bleiben. Ein bisschen passierte Tomaten rein. Genau. Und eine Chili. Eine Chili tun wir auch dabei. Dann ist es noch was Tex-Mexer. Ja, ich war vorsichtig mit den Knochen, weil ich nicht wusste. Nee, wir schneiden einfach eine von unseren da. Ne? Dann will ich aber keine Klagen. Nö, das wird keine geben. So, sind wir denn jetzt bald am Cache? Ja. Geht es dann gleich noch weiter hoch oder geradeaus? Kann ich den jetzt nicht erklären? Aha. Na dann. Sind wir so hoch und die Wege sind wieder nass und matschig. Obwohl befestigt. Gefunden, das ist schon mal gut. War noch ein Punkt. Unten gefunden, unten abgeschickt. Unten zurück, unten zurück, unten zurück. Und dann ist da der nächste. In 195 Metern. Also irgendwie, nö. Ja, also eigentlich sollte es da sein. Geht auch weiter runter, aber dieser Kompass, der zeigt einen Scheißdreck an. Bitte? Der Kompass, der zeigt irgendwie in die andere Richtung. Ich verstehe das alles nicht. Dieser Kompass von CGEO, der zeigt irgendeinen Unsinn an, aber nicht irgendwie die Richtung, wo ich hin will. Oder zeigt er immer nur in die Gegenrichtung? Ich habe keine Ahnung. Die Geschwindigkeit oder beziehungsweise die Peilung geht runter, aber der Kompass zeigt nicht dorthin, wo er hinzeigen soll. Also, ja gut, er zeigt wahrscheinlich die Nordrichtung, das ist ganz toll. Aber ich hätte doch lieber gern einen Pfeil, der mir genau hinzeigt, wo ich hingehen muss, wie damals im Garmin. Das kekst mich, mal so am Rande. Das ist nicht das, was mir gefällt. So, hier wohnen Leute. Wir haben hier eine Fahrspur des befestigten Weges. Auf dem oberen läuft Wasser und in der unteren Spur kann man gehen. Und zum Glück ist das Mittelteil ein natürlicher Damm, sodass das Wasser nicht hier rüberläuft, aber matschig. 11 Meter. Wahrscheinlich eher hier. Entweder der da hinten oder der da vorne. Es sind immer noch 9. Nee, wird mehr. Also wahrscheinlich der da oben, der dicke. Der da. Tipp ich. Ja, oder die Koordinaten stimmen nicht. Hast du was? Nee. Ich bin immer sehr eindeutig. Ah, dann suche ich mal nach dem Hint. Ja, Hint ist am Fuß eines Baumes. Ah, ja. Nicht, deswegen sage ich ja. Das ist schlau. Warte mal, hier ist so ein Weg. Könnte sein, dass das hier ist. Ich gehe da mal hin und schau mal hier. Also die kleine sehe nichts. Ah, vielleicht ist das hier auch nur ein Zugang oben auf die Wiese. Ne, ich sehe nichts. Nö. Überhaupt, warum hängt denn da so eine Ansitzleiter? Der abgefallene Teil einer Ansitzleiter. Und unter der Ansitzleiter soll eine Dose liegen. Das ist ja spannend. Sie hat sie. Am Baum mit der Ansitzleiter. Das ist schlau. Gut, man sieht dann auf jeden Fall, ob der Jäger drauf sitzt. Trotzdem gehört da in der Nähe einer jagdlichen Einrichtung keine Dose hin. Knaller. Naja. Lockzettel, mal gucken, was. Ein Lockzettel? Ja, ein nasser Lockzettel. Schauen wir doch gleich mal, wer da drauf geschrieben hat. Aber das Ding, das war insgesamt mal nass, ja, ne? Weil wenn ich hier gucke, ne, das ist ja alles irgendwie aufgeweicht, das kann man überhaupt nicht lesen. Das ist doch ein wasserfestes Lockzettel, ne? Ja, das ja. Der Stift oder die Tinte ist es nicht. Sauerei. So, jetzt können wir wieder nach Hause gehen, also was? Zum Auto gehen. Nee, ne? Das war alles? Du kannst ja hier mal schauen. Wo ist denn unser Auto? Da. Wir sind jetzt hier. Und da? Da? Ja. Und wir sind hier? Nein, da ist das Auto. Blau sind wir. Ja, dann lassen wir auf die Flörberger Straße runtergehen. Ja, genau. Ne, so, aber Bogen. Halt mal bitte. Ich halt mal. Jetzt kannst du ja mal gucken, der andere ist von Dover GNF. Den hatten wir doch, glaube ich, schon mal nicht gefunden. Ich weiß nicht, warum wir den nicht gemacht haben. Sonst hätten wir den Bogen noch gehen können. Ja, es war jetzt tatsächlich nicht viel. Ja, aber wir können den Bogen da. Hör mal, lass doch Folgendes tun. Wir gehen dahin, ja, dann ja, dahin, ja, dann darüber. Ja. Nehmt vielleicht den noch mit. Klick mal drauf, bitte. Bickenbacher 3, Runde Teil 5, 3. Ja. Was? Aber das ist Difficulty, naja, gut. Ja, und das sind 900 Meter. Ja. Also dann ist das ungefähr ein Kilometer und von da gehen wir ja hier runter und dann da diesen Stich. Ja, wir können ja trotzdem gucken, ob wir den noch finden oder nicht. Ja, also jetzt ist ja erstmal der, ja, ne? Jetzt ist die Frage, wo müssen wir da her? Hier vorne geht ein kleiner Stichweg weg oder nee, hier ist der größere? Dann kommen wir gerade auf den breiteren Weg. Gut, dann ist er jetzt auch nicht so schnell wieder der nächste am Start. Deswegen, hä? Hatte ich den eben nicht gelockt? So, wie sieht denn das sonst aus? Da fehlt mir die Hälfte. Meter. Dann gehen wir da mal hin. Bergseitig ist ein Stoppelfeld von Mais, hangseitig ist Wald und hinter dem Stoppelfeld gibt es wieder Wald und hier sind die Saatkrähen am Start. Jetzt wird es auch noch windig dabei, die Sonne kommt kurz raus durch die Wolkendecke. Wie gesagt, es soll irgendwann regnen, aber wir haben noch locker ein Stündchen, denke ich, deswegen. Und hier ist die Straße, die zum Auto runtergeht. Die nehmen wir aber noch nicht. Wir sind jetzt übrigens oberhalb von Hahn. Hahn heißt die Ortschaft, an der wir eben längs gegangen sind. Und da vorne parken auch eine Menge Leute. Was ist denn das da? Ein Parkplatz zum Wandern, zum Spazieren für die Bickenbacher Runde. Sieht auch so aus, als sei da hinten Bickenbach. Ha, und wer hätte es gedacht? Ich Trottel habe mir natürlich direkt wieder einen Weg ausgesucht, der nach oben geht. Waldrettungspunkt 02-9152-1 GM, damit ihr wisst, wo wir sind. Späte Kraniche, oder sind es Gänse? Wow, hier sind ja fast 40 Bienenvölker auf einer Wiese, der Menge der Kästen nachzuurteilen. Da macht aber einer Honig. Ich weiß nicht, wo wir hier mal hingegangen sind. Haben wir denn die Runde mal gemacht? Das sieht schon aus, wir haben ja fast alle. Ja, warum hatten wir die zwei nicht? Teil 3 und Teil 5. Ja, 3. Oder haben wir die mal im Winter gemacht und sind einfach nur mal so vom Weg weg? Weil war hier nicht irgendwo auch dieser Petrified Tree vom Kirby? Hier ist ein Bank, Spooky. Ja, muss ich mal gucken, was ich damals geschrieben habe. Aber zumindest hat man hier einen schicken Ausblick. Ne, recht hoch. Ich lese das nochmal vor. Am 31.05.2014. Deshalb erinnere ich mich kaum. Hallo. Auch hier ist die Versteckart mehr als unglücklich. Zumal sich in der Umverpackung der eigentlichen Dose ein gewisses feuchtes Mikroklima gebildet hat. Bei höheren Temperaturen wird sie quasi zum Inkubator und es macht keinen Spaß, den Inhalt ohne Handschuhe anzufassen. Für Kinder daher grenzwertig und weil sie die Umverpackung kaum allein öffnen können, es dankt DJ. So, wer kam danach? Ach, die, ja. Nee, das sind nur Freunde. Achso, das sind nur Freunde, die auch mal hier waren. Okay, 17, 20, 21, bitte. Ja, damals, ich erinnere mich nicht. Vielleicht, wenn ich sehe, wollen wir doch mal gucken. Aber er hat sich ja gehalten seit damals. Ist da oben eine Kirche oder was ist das da für ein Turm? Oder ist das da Campingplatz? Sind das alles Pferdeanhänger oder Dixie-Klos? Komisch hier. Mir fehlt so ein Hauch die Orientierung, aber das sieht irgendwie doch nach einem Kirchturm aus. Was ist denn da für ein Ort? Jetzt muss ich mal gucken. Wir gehen hierher. Remerscheid. Ach, da ist Remerscheid. Okay. Jetzt bläst es aber ordentlich hier. Hier hat jemand ein Herz aus. Könnte natürlich auch ein Katzengesicht aus Bruchsteinen sein, den hier jemand in den Hang gelegt hat. Zumindest sind wir jetzt so hoch, dass wir nicht durch Schlamm laufen müssen. Die Holde geht irgendwo gucken. Der Wind ist rechts am Wegesrand, aber wir gehen ja entgegengesetzt. Aha. Die sollen eindeutig nicht stehen. Ja, bleib bloß nicht in den Ranken hängen. Das hatte ich eben schon. Die Größe wäre noch nicht. Also es gab mal so ein Ding, da war irgendwas mit so einem Schlauch und so einem... Obendrauf ist nichts. Aber es soll ja tatsächlich da sein. Mehr Details. Hinweis rechts am Wegesrand. Ja, was soll denn der Unsinn? Ja, ich würde jetzt mal hier gucken. Der sieht zumindest ziemlich abgerissen aus. Also hier hat auf jeden Fall einer gepellt. Ordentlich gepellt. Ich schaue da jetzt mal dran vorbei auf die Rückseite und stelle fest, da ist nicht so viel. Igitt. Ja, schön ist anders. Nix? Oder ist das da unten irgendwo ein Dreck? Da geht ja keiner hin. Aber der ist es nicht. So viel ist sicher. Rechts vom Weg, schwierig, den Suchspuren nachzuurteilen. Was ist hier? Haben sich einen Zaun angeguckt? Oder haben sie das Ding eingezäunt? Wer weiß das schon? 8 Meter. Das muss hier unten sein. Wo die Holde zuerst war, mutmaßlich. Blöder Hang, blöde Ranken, blöde Dornen. Hauptsache, ich lege mich jetzt hier auf die Fresse, oder was? Da habe ich ja Bock drauf. Ja, wo mag dieses rechts sein? Also hier sind 11,5. 11,8, 11,4. Ich glaube, die meinen dieses Männerrechts. 7, 4, 9, 15. Ja, ganz toll. Ganz toll. Das Versteck. Ich kann mich aber auch nicht erinnern. 11, 11, 8, 7, 5, 5, 6. 18, 26, hier nicht, Baumstumpf, hier sind auch Stümpfe, nö, 17, hier hat auch einer gefrickelt, aber ist nichts zu finden, verdammte Axt, 15, 7, 6, 5, jetzt wieder 19, ist doch ganz komisch, gut, dann packen wir das Handy mal weg. Wenn ich hier eine Dose legen würden wollte, wo würde ich sie hinlegen? Und warum Inkubator? 2014. Warum Inkubator und warum aufmachen? War der damals in einem Rohr? Keine Ahnung. Vergraben und in einem Rohr? Erst übersehen und dann doch gefunden. Tolles Versteck. Ja. Grenzpunkt. Grenzpunkt? Ja, es ist irgendwas, was feucht ist. Inkubator ist... Wie kommst du darauf? Wahrscheinlich wegen Feuchtigkeit und Pilzen, weil ein Inkubator ist ja dafür da... Aber wie kommst du auf das Wort Inkubator? Hat das einer geschrieben? Steht nee, das ich habe das geschrieben. Nein, du hast das für den Kasch Nummer 6 geschrieben. Und nicht für diesen. Diesen haben wir nicht gefunden. Den haben wir nicht gelockt. Welches Lock war das denn jetzt eben? Von Nummer 6. Das ist Nummer 5. Das Lock war von 6, damit du dich an die Runde erinnerst. Ach so. Du warst hier noch. Also du hast hier noch nichts gefunden. Ach so. Wir haben hier scheinbar keinen DNF gelockt. Oder wir sind hier nicht hin, weil wir nur an der Straße waren. Das ist jetzt natürlich schwierig. Da bin ich ja im vollkommen falschen Film. Ja. Danke für im falschen Film. Aber wo würde ich denn hier eine Dose verstecken? Wissen wir denn, wie groß die ist? Ein Mikro. Klasse, der kann ja überall sein. Rechts des Weges. Hat wahrscheinlich Gründe, warum wir den damals nicht gefunden haben. Oder nicht gesucht. Aber wir sind hier voll in Zeckenhausen. Wenn die Koordinaten nicht stimmen, ich könnte natürlich mal lesen, was die anderen alle geschrieben haben, aber so prickelnd wird das auch nicht, denke ich. Also, der Vorletzte, also am 21. hat das einer nicht gefunden. Nach deutlich sichtbarer Kascha-Autobahn nicht gefunden. Davor war ein Monat vorher. Auch die Dornen konnten uns nicht abhalten. Ja, da ist dieser hier gezeigt. Also hier ist ein Foto. Das ist das Ding. Auch die Dornen konnten uns nicht abhalten. Das ist der. Definitiv der. So, volles Logbuch. Ich musste allerdings das andere rechts nehmen. Da ist aber dieser komische Dreikant da vorne von dieser Zaunpfosten angezeigt. Das wäre dann hier der andere Punkt. Nun ging es endlich bergab, ebenfalls falsch markiert, also dem Hinweis folgen. Ja, wenn es der nicht ist, dann ist es entweder der doch da an diesem Abgesägten oder alles andere kommt mir komisch vor. Also wenn es da nicht ist, dann muss es da hinten der Dicke sein, hinter dir. Aber wenn da auch nichts ist, ey, dann Arschlecken. Lass uns weitergehen. Hat ja keinen Sinn. Ist mir doch zu albern. DNF und fertig ist die Wurst. Blödsinn. Gibt ja 1000 gute Möglichkeiten, wo man eine Dose verstecken kann, aber was soll's. Wo sind wir denn jetzt hier? Ach so, das ist der. Jetzt muss ich zurück. Ja, im Endeffekt gehen wir jetzt. Weiter, dann gleich links. Hier weiter, darum zur 3. Und dann nachher da zur... Genau, zur 3. Ja, bis wir fertig sind, haben wir dann vielleicht 7000 Schritte oder was? Ja, und ich habe 4,7 oder so, deswegen egal, aber es geht bergab. Yay! Und da vorne ist wieder Wasser auf dem Weg. Wer hätte es gedacht? Ja, aber man hätte ja recht bequem die andere Seite nehmen können, ne? Gehst du spazieren, nimmst du ab und zu ein Döschen mit, Welt in Ordnung. Nein. Dornen. Es ist immer besser, die in die Dornen zu legen. Wobei ich davon ausgehe, 2014, genau, da war es wahrscheinlich noch nicht so. Wenn der genauso viel wartet wie wir. Seenplatte Weg bei Bickenbach. Das ist ja hier, als würde sie hier in einer Klamm gehen. Einmal abrutschen und schon bis in der Megapfütze. Igitt. Meiner ist mittlerweile auch so dreckig. Und ich habe ja Gummimatten, ne? Zumindest im Grünen. Bah, ernsthaft. Hm. Aber im Winter, da haben wir hier Knuspereis. Das kommt ja auch bald. Die Dornen bleiben. Aber siehst du, der ganze Farn hier, der Mannshohe, der ist schon braun. Der liegt bald nieder. Aber die Dornen bleiben. Haben wir ja noch Glück mit dem Wetter. Das kommt ja jetzt voraussichtlich in die Konserve 161. Aber in 3 Tagen, das sind jetzt wieder diese Zeitgeschichten, in 3 Tagen von jetzt, dem Zeitpunkt der Aufnahme an, kommt ja das Hörspiel mit dem Frank. Frank Beard Backhaus. Bin ich ja mal gespannt, wie das angekommen ist. Da schreibt wahrscheinlich auch wieder keiner. Niemand hat die Absicht, die Dosenweltengeschichte zu hören oder zu kommentieren. Vielleicht ja doch. Also schreibt mal, überwindet euch. Und wenn nicht um meinetwillen, dann wenigstens um Franks Willen. Der freut sich besonders. Wohl, das wäre schön, wenn der mal ein Kärtchen kriegt. Ich weiß gar nicht, ich habe von ihm noch nie gehört, ob er für einen Backhauscast oder für seinen Frank Goes geradeaus mal eine Podkarte bekommen hat. Ich fände das sehr schön, wenn ihm mal einer schreiben würde. Dann, was nicht heißt, dass ich mich darüber nicht freue, aber ja, könnte man ja fast neidisch werden, wenn man immer so hört oder liest, wer sonst eine bekommt. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ja, und vielleicht kann ich euch in dieser Konserve auch noch was vom EOP erzählen. Denn wir haben vor, nächsten Samstag ein Event ohne Punkt zu veranstalten. Es kommen Bekannte, wir gehen spazieren. Vielleicht nehmen wir auch das ein oder andere Döschen mit, aber zumindest gehen wir nachher schön essen. Sind wir hier richtig? Klar, du kannst gerne ein Herbstbild aufnehmen. Die Bänke sind hier alle so ein bisschen irgendwie nicht mehr so doll, wie sie mal waren. Aber die Grundstückspreise scheinen hier günstig zu sein, weil hier sind ja richtig große Grundstücke am Start, die auch eingezäunt sind, so mit Maschendraht, Zaun und Türchen. Wiese gemäht, ein Sprungturm, als wenn da sonst ein riesen Schwimmbad stünde. Von der Gegend her kann man hier mit Sicherheit gut wohnen, aber von der Infrastruktur, was soll ich sagen? Ja, Großbelästigung, klar. Warum? Was war denn da? Ach so. Ja, der Metabolon, weiß ich nicht. Ich glaube, dass der gar nicht mehr so riecht, weil der ist ja abgedeckt. Richtig stinken tut eigentlich unten das Wasserwerk, wo das ganze Gammelwasser rausläuft. Wo die Wasseraufbereitung von der Müllhalde ist. Weil, man darf ja nicht vergessen, zwischen den Bergen, bei den sieben Zwergen, haben sie ja die Täler mit Müll verfüllt. Und dann oben diese Plastikhaube drauf gesetzt, also das Ding abgedeckt. Und jetzt gärt und gammelt das alles weiter vor sich hin in dieser Deponie. Und das Wasser, da geht ja immer noch der, wie heißt der Bach? Da geht ein Bach durch, unten, durch das Tal. Nämlich der, der das Ding eigentlich geschnitten hat. Berkebach? Ich glaube Berkebach. Ja. Kann sein. Auf jeden Fall, der geht ja da unten durch. Der führt also Wasser durch die Deponie, unten auf der Talsohle. Und ja, Regenwasser und so ein Zeug sickert da natürlich auch von überall rein. Und das ist dann natürlich, so stelle ich mir das vor, also sicher weiß ich das nicht, weil ich bin ja hier kein Abwasserexpert und so. Ja, ich erinnere mich. Wir sind den Weg mal im Winter gegangen. Dann sind wir da oben rauf, da war irgendwo was. Und dann haben wir hier einen Abstecher gemacht, irgendwie zur Dose. Oder den haben wir nicht genommen und sind dann hier wieder runter. Wir hatten, weiß ich nicht, da unten irgendwo geparkt oder da oben. Aber der Weg kommt mir bekannt vor. Ja, und dann geht dann halt dieses Wasser da durch. Und das muss unten im Tal, bevor es in die Leppe geht und von dort gegebenenfalls in die Agger, gereinigt werden, aufbereitet und von Schadstoffen befreit. Und das ist der Trick. Wenn das nicht gemacht wird, dann war es das. Kann ich Ihnen helfen? Was machen Sie da? Ich suche was. Was suchen Sie denn? Hier sollte eine Dose sein. Ein Meter. Gibt es einen Hint? Hier könnte es eng werden. Eng. Eng. Hier könnte es eng werden. Zwei. Hier wird es eng. Okay. Mikro. Eng. Wartung benötigt. Logbuch ist voll. Ob Jura das finden kann, Problem, allerdings ist das Logbuch schon voll. Mega versteckt. Mega versteckt. Ach, das ist immer das Beste. Mega versteckt. Ah, hier eine Ecke. Ein Nano. Ja. Mit vollem Logbuch. Mit einem vollen Logbuch. TJ plus H. Muss reichen. TJ plus H reicht ja auch. Signiert, fertig. Muss ja nicht ausführlich sein, muss man auch nicht bis zum Ende lesen können. Hat schon jemand geschrieben, dass das Logbuch voll ist? Schreibst du das jetzt echt? Schön, das ist gut. Das haben nämlich irgendwie gefühlt schon 25 geschrieben. Nano, wer weiß, vielleicht war ja eben auch ein Nano, den wir eben nicht gefunden haben. Ein Nano an diesem Kackzaun. Was weiß denn ich? Jetzt gehen wir hier die Straße runter, ne? Oder nicht? Ich würde hier hochgehen. Zum Auto? Ja. Gut. Dann gehen wir hoch zur Flaberger Straße und dann ging es zum Auto. Okay, dann gehen wir hoch zur Flaberger Straße und dann zum Auto. Das kommt mir hier bekannt vor. Irgendwie, ich weiß noch nicht so recht wie. Egal. Was mich jetzt wundert ist, wir kommen jetzt in diesen Ort. Ich glaube Hahn, ne? Könnte sein. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall brennen da die Straßenlaternen. Es ist 6 Minuten vor 11, wie auch immer. Ah, komm noch ein Stückchen weiter und dann siehst du die auch. Hier im Ort. Da brennt eine Straßenlaterne, ist der Knaller, ne? Mitten am helllichten Tag. Wahrscheinlich haben wir hier Stromüberschuss. Und die müssen wir jetzt brennen lassen, weil irgend so ein Braunkohlekraftwerk nicht runtergefahren werden kann. War es nicht früher in Belgien so, dass die auf Autobahnen und so wegen der AKWs nachts immer so Vollbeleuchtung gemacht haben, da war es dann taghell. Aber das kann auch eine urbane Legende sein, das hat mir irgendeiner erzählt, also vor Jahrzehnten war das. Weil irgendwo musste der Strom ja hin. Ich weiß nicht, dass es angeblich nachts billiger war. Ja, das auch. Also nachts Tagstrom und Nachtstrom, genau. Ist das immer noch so? Das weiß ich nicht, aber es gibt. Erneuerbaren und der schlechte ist das wahrscheinlich genau andersrum, ne? Kannst du tagsüber mehr waschen als nachts? Und in unserer Situation sowieso. Ja. Am günstigsten. Und hier steht ein Hochsitz am Ortseingang. Der ist verbunden. Ein fahrbarer, schön abgespannt. Ja, es ist Hahn. Gemeinde Engelskirchen. Oberbergischer Kreis. Die zwei Kescher gewohnt, die sich. Also damals war er kein Kescher, der Funker, der sich die Hand an. Ja, das ist möglich. Das weiß ich nicht mehr. Nee, das war Remerscheid, meine ich. Ich bin mir aber nicht sicher. Ein Durchremerscheid war hier. Aber das hört mich nicht mehr. Ja, ich gehe davon aus, das ist schön günstig, hier zu wohnen. Ah, das sind noch diese typischen Häuser aus den, genau, aus den 60ern. Ja, mit den 60er Berlin. Aha. Ja. Da ist mir das doch lieber. Ja, wobei, das ist. Modern. Das trifft jetzt nicht ganz meinen Geschmack, aber. Eine Haustür. Ja, gut. Bei einer Haustür kannst du auch ein anderes Haus reintun, aber die Form dieser alten Kaschem, die gefällt mir halt nicht. Knaller, ne? So ein 45er Auto mit Mittelauspuff, Doppelauspuffanlage, GTO, Eixam GTO. Da haben sie hier, siehst du, die Hütte extra so für den Wohnwagen gebaut, dass man da immer noch prima rein und raus kann. Oh, riechst du? Hier wird schwer Holz verheizt. Aber da oben, das Weiße, sieht da auch nicht schlecht aus. Mit den Dacherkern. Schön verwinkelt. In dieser Winkelspitze, den hätten sie auch halb rund machen können. Hätte ich ein bisschen anders gemacht, die Erker. Ja. Ja, auch hier brennt noch Licht. Wahrscheinlich ist das schwer durcheinander gekommen durch die Zeitumstellung. Ja, wenn es später ausgeht, aber. Nee, ich kann mir vorstellen, dass durch dieses plötzliche Umstellen vielleicht, weil der ein anderes Signal gekriegt hat, das Steuergerät abgekackt ist und das war's. Ja, vielleicht haben sie das Braune nur wegrasiert. Das sind so Fleckenziegen oder was auch immer. Vorne braun und hinten weiß. Lustig. Die oberbergische Fleckenziege. Vorne braun, hinten weiß. Knaller. Genau. Das ist ein Cache, den wir noch nicht haben, ne? Nee, den hatten wir schon. Ja, meine ich doch. Na, ich meine, Nano an eine Bäckerei zu legen, ist natürlich auch strategisch eher so mäh, ne? Wenn man überlegt, wie viel man in so ein Nano-Logbuch schreiben kann. Das Logbuch ist voll. Ja, wer hätte es gedacht? Wie hoch ist die Chance, dass sich die Autos immer da treffen, wo auch gerade die Fußgänger sind, auf dieser doch nicht so wahnsinnig befahrenen Straße? Soweit zur heutigen Cache-Tour. Kommen wir zu was anderem. Bis gleich. Das, liebe MuggelInnen, ist dieses Geocaching. Egal, was man euch erzählt und was ihr zu wissen glaubt, die meisten aller Dosen in Deutschland sind so. Feuchte, schlecht gewartete Mikros an unspektakulären Stellen. Man wird schon lange nicht mehr an ach so tolle Orte geführt, die man ohne Geocaching nie gefunden hätte. Stattdessen wird man an Stätten geführt, die man, wie man vor Ort feststellt, nie hätte finden wollen. Insbesondere dann nicht, wenn es auf einen Nichtfund hinausläuft. Wohl denen, denen der Weg hingegen ausreichend Schritte beschert hat. Für sie war es zumindest nicht umsonst. Apropos umsonst. Im Juli 2023 hätte ein unbedachter Klick fast das Ende eines 15 Jahre alten Caches mit fast 7500 Favoritenpunkten bedeutet. Die Rede ist von GC18182 Vossmargarine und es wäre mehr als schade gewesen. Man mag es einen glücklichen Umstand nennen, dass auf einem Vorevent bei Die Wikingers die richtigen Leute zusammenstanden, zufällig dieses Thema aufkam und ich bei der Problemlösung helfen konnte. Jörg von der Schweigenden Mehrheit berichtete bei debodi.de 2023 Folge 57 bei Die Wikingers Sonderpodcast. Eigentlich ging es ums abhandengekommene Final, das ich dank bemaßter Fotos recht kurzfristig nachbauen konnte. Doch wie ich später las, gab es noch weitere Schwierigkeiten, die die Reaktivierung merklich verzögerten. Diesmal hat sich die Redewendung »Was lange währt, wird endlich gut« bewährt und alle Bemühungen waren nicht umsonst, denn tatsächlich konnte am 1.11.2023 der Cache wieder reaktiviert werden. Eine gute Nachricht, wie ich fand. Deshalb habe ich es auch sofort getrötet. Schön wäre es, wenn dem Cache nun weiterhin ein langes Leben beschert wäre. Deshalb, meine herzallerliebsten DosensucherInnen, wenn euch so viel Gutes widerfährt, dann ist das etwas Sorgfalt wert. Sprich, wenn ihr einen außergewöhnlichen Cache findet, gebt euch Mühe, geht sorgfältig damit um, lasst die Grobmotorik zu Hause und bemüht euch alles dafür zu tun, dass ihr nicht als letzte Finder in die Annalen der Archivierung eingeht. Vielen Dank. Grüße gehen raus. Neulich war Halloween, also diese aus Amerika importierte Gruselnacht, wo Kinder verkleidet rumlaufen, an Haustüren klingeln, Süßes oder Saures skandieren und je nach Ausbeute das Haus verschonen oder mit Eiern bewerfen. Kirchhöfe werden allerorts inflationär mit Grabkerzen beleuchtet und irgendwer böllert die ganze Nacht. So oder so ähnlich. Hier war nix außer der Böllerei und die gab's bislang so nicht. Zuerst dachte ich, irgendjemand hätte Polterabend oder sich verheiratet, dann las ich aber diverse Tröds aus Mammuthausen, die von ähnlichen Geschehnissen berichteten. Zu allem Überfluss meinte meine Holde am nächsten Morgen, dass sich jemand in der Lindler FB-Gruppe über nächtliche Böllerei echauffierte, die seit Tagen im Ort stattfände. Letzteres müssen wir wohl verschlafen haben. Oder es war außer Hörweite, was weiß ich schon. Halloween verkommt zu Böllerween. Hey, gebt gut Acht. Wir böllern die ganze Nacht. HundebesitzerInnen lieben das. Als ob wir nicht schon genug Feinstaub durch die Holzverbrenner hätten. Aber irgendwo müssen die Bestände ja hin, da gerade Silvesterböller-Verbotspetitionen trennten. Wer weiß schon, was da in 2 Monaten auf BölleristInnen zukommt. Aber keine Sorge, falls ihr neuer verschlaft, ich werde berichten. Deutschland liegt flach. Grippe, Corona, Husten, RSV. Schlimmste Krankheitswelle seit 5 Jahren. Woran liegt das? So geschrieben in irgendeinem sozialen Netzwerk und die Antwort auf die Frage ist so einfach. Offensichtlich wohnst du in der Stadt und hast kein Auto. Apropos Auto. Wenn du kein Auto hast, verpasst du so viel. Zum Beispiel das EOP, Event ohne Punkt für Nicht-Cachende, und mit Öffis nur schwer zu erreichen. Wir hatten Besuch und dem Anlass entsprechend hat meine Holde eine mandarinöse Philadelphia-Torte mit Löffelbiskuit-Häckselboden geschaffen. Herrlich lecker. Wir hatten ausreichend Zeit, um uns um diese Torte zu kümmern und zu klönen, da das Wetter sich von seiner bergischen Seite zeigte. Landregen vom Feinsten. Nach der Torte durfte ein herzhafter Abschluss nicht fehlen. Da bot sich das Burgerwerk an. Dummerweise haben wir das hier nicht vor Ort, daher musste erneut das Auto herhalten. In Engelskirchen auf die A4 an Bielstein vorbei, viele Grüße an dieser Stelle, Abfahrt Gummersbach und nach Wiel, so war der Plan, eigentlich. Uneigentlich war die Abfahrt Gummersbach gesperrt und wir mussten schon in Bielstein runter und übers Land gurken. Deshalb erreichten wir das Etablissement gute 2 Minuten zu spät und vor Ort erklärte man uns zudem, wir könnten dort nicht parken, weil gleich noch ein Hänger käme, weil man noch ein Catering hätte. Aha. Umgeparkt, zurückspaziert, als uns zu allem Überfluss auf der anderen Straßenseite ein heilbrüllender Betrunkener entgegenkam. 18.35 Uhr in Wiel. Kannst du dir nicht ausdenken. In der Lokalität angekommen, erwartete uns der Tisch im Nebenraum und wir hatten im Verlauf des Abends ein famoses Mahl. Dennoch endete der Abend irgendwann und wir verließen den Ort Richtung Heimat. Nach wenigen 100 Metern erschien mir die Straße in der vorausliegenden Rechtskurve zu ausgeleuchtet. Statisch ausgeleuchtet. Deshalb verlangsamte ich unsere Fahrt und nach der Kurve erblickte ich auf der Gegenfahrbahn eine Autoschlange. Alles stand. Hatte Licht nebst Warnblinklicht eingeschaltet und als ich mich näherte, erkannte ich auch den Grund für den Stillstand. Auf der Gegenfahrbahn nahe der Mittellinie lag, saß, kauerte ein Waschbär. Seine Augen funkelten böse in meinem Abblendlicht. Keine Ahnung, ob er angefahren worden war. Ich fuhr vorbei und wenige Kilometer weiter kam uns dann ein Streifenwagen entgegen. Über einen Kausalzusammenhang kann ich nur mutmaßen. Ebenfalls nur mutmaßen kann ich über die überwältigende Resonanz in Sachen Dosenwelten-Hörspiel-Episode mit Frank Beard Backhaus, die, wie bereits erwähnt, letzten Mittwoch erschien. Vielen lieben Dank. So schrieb zum Beispiel Fasi, Zitat: Das ist ja mal ein spannendes Hashtag-Hörspiel von @travelingjack und @fbackhaus. Da ist man beim Cliffhanger ja schon auf die Fortsetzung gespannt. #podcast, #adventure. Zitat Ende. Und mit diesem erfreulichen Resultat sollte Konservenradio Dosenhausen Konserve 161 am 16.11.2023 enden. Aber wozu eine Woche warten, nur des passenden Datums wegen? Deshalb endet sie am 9.11. 911 ist auch ganz nett. In diesem Sinne danke ich fürs Zuhören, bleib gesund und mir respektive uns gewogen.